kick, kick, kick, kick. Rush, okay, ich stell mich gleich vor. Hör mir zu, mach's wie Holy Feet und check mir dein Ohr. Ich komm wie Dipset an dem Game. Angenehm, fick mit mir und der kleine Junge von The Sixth Sense kann dich sehen. Wir sind die besten Rapper, denn ihr seid alle Mann wie zu alte Scheibenwischer. Ja, ihr seid weg vom Fenster und laber mich nicht zu mit Skills und dem Superflow. Deine einzigen Geschäfte laufen nur auf Klo. Ich spit für den Pott, bei euch sind Schwänze wie Erinnerungen. Ihr kriegt sie nicht aus dem Kopf, hey! Bitch, du meinst, du saugst nicht Penis? Hä? Es tut mir leid, doch es glaubt, wird selig. Du hast im Blasen schon den Doktortitel und hattest bis jetzt mehr Schwänze vom Auge als in schwulen Pornofilmen. Ah, komm in den Pott und wir fucken dich ab. Und was nicht passt, das wird passend geklatscht. Mutterficker, was? Wer von euch Punks will der Nächste sein? Haten, weil er nicht wie ich jetzt riesige Verträge signed. Sehen, wie ich sein Mädel kurz im Club auf der Theke knall. Ihr Arsch auf mein Schwanz wie ein Müller Mehlsack auf ein Eselschnall. Was? Ihr meine Keule in die Kehle halt und aufhebt, bis die Schlampe danach aussieht wie ein Pflegefall. Paper machen, bis es bald kein Holz mehr gibt im Regenwald und die Rechnung aufgeht wie ein gottverdammter Hefeteich. Wer meint, er könnte irgendwas dran ändern, dass sich Rapper jetzt in Ruhestand schickt wie ein Haufen Rentner? Wer will sehen, wie ich hier mein Brot verdiene? Ich spit und Deutschland abreiß wie Katrina damals New Orleans. Wer von euch Punks will das aufhalten? Keiner, nein, nicht einer, nur das Beste, wer sich raushalten. Besser noch sein Maul halten und mir nicht im Weg zu stehen, weil ich euch paar Schlafen schicke, als würdet ihr grad schicken. Das ist Faustkämpfer Stadt, häng am Schaufenster ab. Halte meine Sachen so, wie's ein Ausländer macht. Fick die Staatssicherheit, weil ihr Parkstricher seid und tief in der Scheiße steckt, wie bei Arschwinkereien. Yeah, deine Freunde kommen angegackert und deine Schlampe sabbert. Doch ich bin noch freier als Mohammed Atta. Guck, wie du liegen bleibst, ficke deine Mar zur Siegeszeit. Ich verarbeite dein ganzes Label-Team zu Spiegelei. Ihr seid zur harten Zeit im Pott geblieben. Im wahrsten Sinne des Wortes ist euch die Blaserei zu Kopf gestiegen. Ich hab mein Block bewiesen, dass ich diese Szene knalle. Wir reißen dir den Arsch so weit auf wie eine Bärenfalle. Du bist noch dichter als eine Regenjacke. PA Sports mit deinem Perserschwanz, der so lang ist wie eine Leselampe. Komm in den Pott und wir fucken dich ab. Und wenn du nicht passt, wirst du passend geklatscht. Mutterficker, was? Und hier habt ihr's, das hier ist mein Leben. Ihr könnt drüber schreiben, könnt drüber diskutieren. Ihr seid nichtssagende Pissplagen. Guck, ich nehm es mir raus. Dieser Deutschrap ist ein Hintern und ich geb ihm die Faust. Und wenn ich euch spitten höre, reg ich mich auf. Probleme in der Straße kommen, Homes, ich regel sie auf. Denn ich rap mit ner Lunge für 8 Rapper, für 8 Top-Rapper. Komm in die Hood mit Hämmern wie ein Dachdecker. Ich sag euch jetzt, was gar nicht geht. Denn Rapper kommen und zack, mein Dick weiß, bis aussieht wie ein Mikado-Stäbchen. Shit, guck, ich füll Snagger aka Tim voll und klatschen dich rechts, links durch den Club wie ein Pinball. Und Dog, du willst nicht extra Beef. Komm und snatch mir meine Knarre aus der Hand und in den Socken hab ich extra Heat. Und jetzt ist alles aus, ich lass euch keine Zeit mehr. Spotweiler ist die Spitze des Eisbergs. Wer von euch Punks will der Nächste sein? Sag ein Wort und ich flieg in deinem Städtchen ein. Nein, besser, ich komm und flieg in deinem Mädchen ein und zimmer ihr Kartoffelrob und Pimmel in den Schädel rein. Und ihr könnt scheiße reden, doch wenn ich spit, rennt ihr Punks in eure Wohnung rein, als würde es grad scheiße regnen. Und ich kann jeden von euch einzeln nehmen. Punks klatschen, bis sie Kreise drehen. Kack, kack, kack, kack, kack. Ich geh wie Meister durch den Beat und besuche deine Bitch nachts dreimal. Wie die Geister, die ich lief, gib's ihr dreifach, weil sie's liebt. Aus ihrer Wohnung kommen mehr Zigeuner raus als aus dem Freibad, wenn es schließt. Plus, ich kann dir gerne ein paar Bänger in die Kleinstadt bringen, die Kugeln verteilen, dass du denkst, dass sie der Eismann sind. Dich misshandeln, dich verprügeln und dran Spaß haben und dir Respekt beibringen, Jay, wie der Gürtel deines Vaters. Warte, geht der Roller mit der Ficke, deine Mama wieder drücke deine Billardkühlen. Arsch und übrigens krass Hülde, Parts, Mann, ich bin das Böse. Scharf, ich bin der Topfe, Brecher, ich bin ein Potte. Stecher, der cool wie Stani, der dein Kopf zerschmettert. Ich komme mit Tom Vendetta, Illo Pillard, Kira Schesser. Wir verbreiten gute Dinge wie die Wetterfee. Ob wir besser sind? Ja, wir sind besser, G. Du kennst die Antwort, also frag nicht wie bei Jeopardy. Du kannst uns zu den Kings der Punchlines kühlen, denn auch im Sommer können wir dich aufs Glatteis führen. Also BA, let's go. Was ist mit dieser Welt los? Der Pop kommt mit ILLO. Das hier ist SAW. Die gewaltige Welle, glaub mir, du solltest mir nie wieder auf den Wecker gehen. Komm in den Pott und wir fucken euch ab. Und wenn ihr nicht passt, der passen geklatscht, ist ein Mord. Sorry, Homes, doch ich will deine Bitch heute nicht in mein Hotel heim. Denn das Leben ist ne Bitch, man fragt deine Eltern. Zu viel Blanks und Jäger, ein geplatzter Präser, ne scheiß Party. Und so entsteht ein verdammter Fehler. Ich pack aus, dreh am Rad wie ein Tachometer. Geh aus dem DMS mit dem Band und einem Sack aus Leder. Richtig, ja, ich bin kein Boss oder King. Doch dies Jahr wird dieser Schwanz hier Raps Fotz auf links. Und Leute sagen jetzt, Mann, dieser Snacks, der ist so ein Arschloch. Der hat das Game so gefickt, jetzt hat es so ein Arschloch. Und Rapper labern, sie wollen Bomben auspacken. Und nach ein paar von mir könnt ihr eure Bloppen auskacken. Und glaubt mir, wenn ich verschaufelt werd, komm ich mit Bremmen auf den Spielplatz und baller ein Kind vom Schaukelpferd. Und frag mich, was im Pott passiert. Der Pott marschiert, solange bis der Pott kassiert. Es gibt Money.